Blatt bewegt sich und durch die Nacht dringt einsam ein Licht. Am Asurensee ziehen die Kraniche wieder umher, fern im Norden rauscht das Meer. Oh mein, aus Preußen, Bernsteinstrand, mein Heimatland, aus Preußen, Bernsteinstrand, mein Heimatland. Wenn der Großvater erzählt, wie es früher war, von der Johannesburger Heide, so einsam und wunderbar. Und wenn am Abend die rote Sonne in der Memel versinkt, dann nur für dich dieses Lied erklingt. O mein Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, mein Heimatland, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, mein Heimatland. Nun stehen wir Enkel vor manchem verwitterten Grab. Schaut vielleicht ihr Ahnen vom Himmel auf uns herab. Ist auch die Heimat Erde von eurem Blut noch feucht, verzaget nicht, denn irgendwann wirst du wieder deutsch. O mein Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, du deutsches Land, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, du deutsches Land, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, du deutsches Land, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteinstrand, du deutsches Land.